Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stefan, auch bekannt als X-Tobi. Und ich sitze jetzt zusammen mit Manfred Schramm. Hallo Manfred. Hallo Tobias. Ja, wir kennen ihn ja auch schon in einigen Podcasts zum Thema Bildung und diesen und jenem. Und jetzt müssen wir doch mal die Gelegenheit nutzen, weil ich gerade mal da bin und mal einen neuen Direktkandidaten begrüßen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Manfred, wo bist du Direktkandidat geworden? Ich bin heute zum Direktkandidaten des Wahlkreises 113, also Wesel 1, gewählt worden. Ja, das war ja mal eine richtig demokratische Wahl, also nicht wie es in den Anfängen der Partei war, dass sich dann nur einer mühselig zur Verfügung gestellt hat, sondern du hast auch zwei Wettbewerber gemacht, die das aber alle auch mit auch sehr sportlich gesehen haben, hatte ich so den Eindruck. Jetzt ist es ja in den Piraten im Moment so, dass die Stimmung, sage ich mal, gelinde gesagt, gerade nicht goldig ist. Was man sagen kann, wer jetzt in die Partei eintritt, der muss sich nicht vorwerfen lassen, der sei nur des Hypes wegen eingetreten. Was hast du für Ideen, wie wir im Wahlkampf dem begegnen können? Das bringt mich dazu, nochmal auf die beiden Mitkandidaten, die auch stimmen, aber eben nicht ganz so viele Stimmen bekommen haben, zu sprechen zu kommen. Die Dagmar Schlingmann, die 6 Stimmen bekommen hat, und der Andreas Bürger, der auch einige Stimmen bekommen hat, ich weiß die Zahl nicht genau. Und wir haben uns vorher besprochen, also nicht im Sinne von Mauschelei, sondern offen miteinander gesprochen, und wir haben auch nach der Wahl miteinander uns wieder zusammengesetzt und darüber gesprochen, dass wir natürlich gemeinsam diese drei, die sich da bereit erklärt haben, ich sag mal, ihr Gesicht an die Front zu stellen, in den Wind zu halten, den Wahlkampf zu bestreiten, weil wir in einem Flächenkreis sind, den natürlich in der heißen Wahlkampfphase einer alleine nicht bedienen kann. Wir haben, denke ich mal, zumindest die aktiven Piraten, die heute zum Beispiel hier bei der Veranstaltung waren, bei KV und AMV, die wir gleichzeitig machen, an unserer Seite, und ich denke, dass wir dann mit gesammelter Kraft und nicht nur mit dem einen Direktkandidaten, sondern im Schwarm Wahlkampf machen werden. Und guten Wahlkampf. Wir wollen einen sachlichen Wahlkampf machen. Ich hoffe, dass beim Agenda-Setting die richtigen Themen gewählt wurden. Ich war selber vor Ort und habe daran mitgearbeitet. Und ich hoffe, dass wir einen Pool von Ideen aus ganz Deutschland zur Verfügung gestellt bekommen, an denen alle Listen und Direktkandidaten partizipieren können, die wahrnehmen können. Ich hatte am letzten Samstag im Unperfekthaus in Essen meine Idee. Ich habe nur eine, in Anführungszeichen, Idee vorgestellt. Die ist auch ganz gut angekommen. Die wird wahrscheinlich umgesetzt werden. Und diese Idee lautet ganz einfach: Ich will mit den Bürgern, mit den Wählern spazieren gehen. Das will ich den Wählern anbieten, um nicht die typische Nerd-Partei darzustellen, die ich auch bin. Ich bin ITler. Aber um dem noch was an die Seite zu stellen und den Bürger quasi an der Straße abzuholen. Der Bürger soll Fragen stellen können, der Bürger soll Anregungen bringen können. Und so hoffe ich, dass wir Nähe, Interesse, Überzeugung schaffen können und den Bürger vor allen Dingen, also den Wähler, davon überzeugen können, dass die Piratenpartei eine wählbare Partei ist, die in die Parteienlandschaft gehört und gewählt werden sollte. Ja, ich muss ja sagen, ich habe heute so den Eindruck, ich komme ja gebürtig aus diesem Kreis und bin jetzt seit im dritten Jahr nicht mehr hier. Habe einige neue Gesichter gesehen, die ich noch so gar nicht kannte, aber das läuft ja nach wie vor hier im Wesel sehr harmonisch ab. Also das Label mit der zerstrittenen Piratenpartei kann man, das ist zumindest mein Eindruck von außen, und ich bin jetzt außen, ich bekomme nicht wirklich mit, was hier im Wesel passiert, aber doch sehr harmonisch, oder? Ja, Tobi, wir haben uns verpasst, obwohl wir uns jetzt annähernd 20 Jahre kennen. Bist du von Wesel weggegangen, bevor ich zu den Piraten in Wesel gestoßen bin. Du hast recht, wir haben einen relativ hohen Flauschfaktor im KV Wesel. Und das ist insbesondere zu erwähnen, weil wir durch den Rhein geteilt sind. Wir haben also Rechtsrheiner und Linksrheiner. Jeder kennt den Begriff der Falschen oder der Schälen-Sick. Mhm. Selbst das klappt bei uns ganz gut. Auch Distanzen spielen nicht die große Rolle, weil wir die meisten Sachen natürlich online machen. Ja, Mann, geht doch. Wahnsinn. Ja. Ja, dann würde ich sagen, auf einen guten Wert. Wollen wir den neuen Kreisvorsitzenden noch zu Wort kommen lassen? Ich wollte jetzt gerade den Podcast beenden, aber dann machen wir das jetzt mal hier. Es ist ja quasi fast live. Ne? Konspirativ? Konspiratives Treffen mit Aufzeichnung. Hallo Andi. Ich habe jetzt noch Andi Rohde dazu sitzen. Das sind so die Raucher. Ja? Die treffen sich immer an derselben Stelle am Ende. Und deswegen ist der Andi Rohde auch dazu gekommen. Zu dem Listenplatz 9, worüber ich mich persönlich sehr gefreut habe, habe ich ihm schon gratuliert. Jetzt darf ich ihm auch noch gratulieren, dass er vollkommen überraschend der Kreisverbandsvorsitzende in Wesel geworden ist. Geblieben ist. Bitte? Geblieben ist. Du bist ja entlassen gewesen. Wollte ich gerade sagen. 30 Minuten warst du amtlos. Wollte ich gerade sagen. und vollkommen überrascht. Die schönste Zeit meines Lebens. Ja, ich habe gerade darüber gesprochen, dass hier doch, dass es in Wesel doch sehr harmonisch zugeht und dass so mancher Kreisverband, ich will jetzt keine Namen nennen, wie Köln zum Beispiel, sich durchaus eine Scheibe davon abschneiden könnten. Oh, jetzt ist es mir rausgerutscht, oder? Hast du was? Wer? Was? Nein, was? Hab ich nichts gesagt. Nein. Also wir reden über Wesel. Okay. Ja, ich glaube schon, wir haben ja immer ein harmonisches Team gehabt. Wir waren immer eine kleine Mannschaft, wirklich, aber schlagkräftig und sehr immer freundschaftlich verbunden. Das kann man so sagen, das ist so. Und deswegen glaube ich euch, dass ihr einen geilen Wahlkampf hinkriegt. Also, meine Gratulation an euch beiden. Vielen Dank und wir hören uns. Und du kommst auch noch in den Vorstand. So, tschüss. Der Tobi wird ja auch noch gewählt. Könnt ihr mir bitte mal einen Tschüss für die Aufzeichnung? Tschüss, Leute. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.